Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Die Fellfreunde retten Wufflantis. In der Abenteuerbucht ging langsam die Sonne unter und die Letzten verließen den Strand. Nur Ryder und die Fellfreunde waren noch da. Auf Wiedersehen, kommt gut nach Hause. Unser Strand ist für heute geschlossen. Kann man schon die Meerfellfreunde sehen? Ja, schon bald. Seht nur, der Meermond steigt auf. Das heißt, die Meerfellfreunde sind unterwegs. Ja! Ich hoffe, sie beeilen sich. Je eher sie uns in Meerfellfreunde verwandeln, desto länger können wir schwimmen. Schwimmen? Rocky, sag mal, ich dachte, du wirst nicht gern nass. Wenn ich ein Meerfellfreund bin, schon. Dann habe ich einen Fischschwanz und außerdem kann ich unter Wasser atmen. Sind sie schon da? Habe ich sie verpasst? Aufgeregt stolperte Marshall über einen Krebs. Oh! Wow! Prallte gegen Rocky und die beiden kugelten geradewegs ins Meer. Igitt, ich bin klitschnass. Was? Ich bin ja noch kein Meerfellfreund. Wir werden bestimmt viel Spaß haben. Ich hoffe, wir dürfen diesmal auch Meerfellfreunde sein. Ja, wir waren noch nie Meerfellfreunde. Jetzt kam auch Captain Tollpatsch an den Strand und er hatte eine Kamera dabei. Ich wusste, dass wir Sie hier treffen werden, Captain. Sie würden den Meermond nie verpassen. Na klaro. Hi, Freunde. Diesmal werde ich fantastische Fotos machen. Mehr Meerfellfreunde, weniger Daumen. Natürlich wäre das allerbeeindruckendste Foto von allen ein Bild von Wufflantis. Wufflantis? Was ist das? Es ist das magische Schloss der Meerfellfreunde. Meine umfangreichen Umfragen ergaben, dass kein Mensch oder Hund es je zuvor gesehen hat. Wow, sie leben in einem Schloss? Jetzt kann ich es kaum erwarten, ein Meerfellfreund zu sein. Seht euch den Mond an, es ist fast soweit. Doch da, vor ihnen im Meer, schwamm kein Meerfellfreund. Sondern ein Segelschiff. Dieses Schiff habe ich noch nie gesehen. Es scheint herzukommen. Ich frage mich, ob Sie hier anlegen wollen. Jemand sollte Sie mit einem Leuchtsignal leiten. Ja, es wird ja schon dunkel. Ich mach das. Chase, bist du sicher? Du hattest dich so darauf gefreut, ein Meerfellfreund zu werden. Das stimmt, aber ich bin doch im Dienst, also bleibe ich besser hier. Chase, du bist ein toller Hund. Ein Geräusch ließ die Hunde aufhorchen. Hey, sind das die Meerfellfreunde? Ah, ich fahre uns mit der Flunder raus, um unsere fischflossigen Freunde zu finden. Ja, lasst uns los. Danke, Captain Tollpatsch. Aufgeregt liefen alle an Bord der Flunder und stachen in See, um die Meerfellfreunde zu finden. Alle bis auf Chase, der ja Wache hatte. An das unbekannte Segelschiff dachte niemand mehr. Doch das nahm nun Kurs auf die Abenteuerbucht. An Deck stand ein Pirat. Sein Name war Sid und er schaute angestrengt durch sein Fernrohr. Jetzt entdeckte er Captain Tollpatsch, der von der Flunder aus gerade ein Foto machte. Ahoi, Arby. Die Kamera da gefällt mir sehr. Ich will sie haben. Arby, das war der Matrose von Pirat Sid. Ein kleiner Dackel, der nun schnell in den Schiffsbauch tapste, wo er und Sid ihre Piratenschätze aufbewahrten. Captain Boss, Herr Sid, Sir, du hast bereits mindestens 4 Kameras. Tja, ich brauche sie alle. Für irgendwas. Sid schaute wieder durch sein Fernrohr und entdeckte... Aha! ...etwas Rot-Weißes. Genau das brauche ich wirklich. Hol mir den Rettungsring, los! Davon haben wir auch schon einen Haufen. Okay, also dann brauche ich was anderes. Ich weiß noch nicht was, aber ich weiß, dass ich etwas brauche. Ich bin Sid, der Pirat, ein mutiger Held. Besegle die Welt, so wie es mir gefällt. Was immer du hast, ich brauch's mehr als du. Ich verraubend übers Meer, juhu. Ich nehm dir alles weg. Dein Spielzeuglaster, dein Quietschentchenbuster, Fernseher wie die und jedes Leckerli. Diese E-Gitarre und ne coole Karre. Ein Abprallerball, was für ein Knall. Sid, der Pirat, ein mutiger Held, besegle die Welt, so wie es mir gefällt. Wieder spähte Sid durchs Fernrohr und traute seinen Augen nicht. Hunde mit Fischflossen? Das müssen Meerfellfreunde sein. Kann ich mal sehen? Ich wette, die haben Meerfellfreund-Sachen, die ich brauche. Auch die Hunde hatten die Meeresbewohner entdeckt. Hallo Meerfellfreunde, wir haben euch vermisst. Hallo, ich wusste, sie würden auftauchen. Da ist ein kleines Meerfellfreund-Baby, es ist so süß. Hallo Mama Meerfellfreund, ich bin's Marshall. Marshall freute sich so sehr, dass er über die Reling fiel. Nichts passiert, total coole Idee. Ab ins Wasser. Jetzt sprangen auch Rubble, Zuma und Sky von Bord der Flunder. Und sogar der wasserscheue Rocky traute sich. Sofort tauchten die Meerfellfreunde neben ihnen auf und berührten die Nasen der Hunde. Und die verwandelten sich. Wuhu! Ein Meerfellfreund zu sein ist toll! Dieser Meerfellfreund spritzt euch jetzt nass! Planscht weiter! Jetzt, wo ich ein Meerfellfreund bin, liebe ich das Wasser! Gemeinsam tobten sie durchs Wasser, bis einer der Meerfellfreunde eine schimmernde Kugel in die Luft warf. Eine riesige Perle. Wie wunderschön. Und toll zum Spielen. Du bist dran, Rocky. Vergnügt spielten sie Fischflossenball, fangen und tauchen. Und allen machte es riesigen Spaß, im Wasser herumzutollen. Pirat Sid beobachtete alles durch sein Fernrohr. Eine riesige Meerfellfreundperle? Sowas habe ich noch nie gesehen, aber jetzt brauche ich sie. Ich brauche sie. Ryder und die anderen ahnten nicht, was Pirat Sid im Schilde führte. Sie hatten nur Augen für die Meerfellfreunde, von denen einer nun mit der Flosse wedelte. Freunde, ich glaube, sie möchte, dass wir ihr unter Wasser folgen. Bestimmt! Cool! Ja, los! Vielleicht will sie uns Wufflantis zeigen. Oh, wartet auf mich und meine Kamera! Schnell stiegen der Captain und Ryder in ihre Taucherausrüstung, hüpften ins Wasser und gemeinsam tauchten sie ab. Pirat Sid sah die aufsteigenden Luftblasen und wusste sofort, was das bedeutete. Hast du das gehört, Arby? Die fischigen Hunde und ihre Perle sind ganz in der Nähe. Auch Matrose Arby steckte mittlerweile in seiner Taucherausrüstung. Wenn sie es sind, werde ich sie finden, Captain Boss, Herr Sid, Sir. Arr! Chase war unterdessen zur Strandzentrale gelaufen, in der es eine große Radaranlage gab. Dank ihr konnte der Polizeihund alles, was auf und unter Wasser geschah, auf einem Bildschirm verfolgen. Und natürlich behielt er das Segelschiff im Auge. Huh? Ryder, das Schiff von vorhin fährt jetzt in die andere Richtung. Vielleicht kommt es doch nicht mehr ans Ufer. Behalte es im Auge, falls sie doch noch Hilfe brauchen. Ei, ei, Ryder. Also, wie läuft es denn bei euch? Klasse! Super, wir werden gleich Wufflantis sehen. Oh, wow, ein richtiges Unterwasserschloss? Das hätte ich auch zu gern gesehen. Doch noch war von dem Schloss nichts zu sehen. Also schwammen alle weiter und warfen sich unterwegs immer wieder die schimmernde Perle zu. Bis sie Marshall aus den Pfoten glitt und zwischen einigen Algen landete. Upsi, die Perle! Ich hole sie! Aber zwischen den Algen fand Rubble nicht nur die Perle, sondern... Hey! Da ist ein Hund in einem Tauchanzug. Der sich jetzt die Perle schnappte. Ich muss schnell weg hier. Wiedersehen. Schon machte sich Arby mit der Perle davon. Aber Zuma verstand das falsch. Ich glaube, er will mit uns spielen. Von wegen. Oh, oh. Der Dackel paddelte mit den Pfoten so schnell er konnte, kam aber nur bis zu zwei engen Felsen. Hey, du steckst fest. Brauchst du Hilfe? Hallo. Ich bin Arby. Schön, dich kennenzulernen, Arby. Wir helfen dir. Rocky, du machst sein Bein frei und ich nehme die hier. Ryder griff nach der Perle, aber Arby ließ nicht los. Danke, Herr netter Junge mit all den Hunden, aber eigentlich brauche ich die. Doch Ryder streckte ihm die Hand entgegen. Erstmal befreien wir dich und dann geht es los nach Wufflantis. Bitteschön, Arby. Arbi war wieder frei und spitzte nun die Ohren. Wuflantis? Genauso wie Sid. Ahoi, Arbi, mein Matrose und bester Kumpel. Ich brauche unbedingt diese Perle. Klar, ich hol sie dir, Captain Sid, Sir. Hey, wartet, ich möchte Wuflantis auch sehen. Gemeinsam schwammen sie los und plötzlich wurde es in der Ferne ganz hell. Wow, seht nur, woher kommt dieses Leuchten? Das muss der sternartige, schillernde Schimmer von Wuflantis sein. So cool, komm schon, Arbi. Vor ihnen lag ein leuchtendes blau-violettes Schloss. Wow! Es hatte viele Türme, deren Dächer aussahen wie gedrehte Schneckenhäuser. In der Mitte stand ein runder Palast mit einer lichterfüllten Glaskuppel. Das mussten sie sich unbedingt von innen ansehen. Durch ein großes Tor schwammen sie in das Schloss hinein. Überall funkelte und glitzerte es. Und in der Mitte des Palastes, unter der durchsichtigen Kuppel, befand sich eine Säule, auf der eine riesige Muschel thronte. In den Wänden an den Seiten steckten unzählige schimmernde Perlen. Und einer der Meerfellfreunde legte nun die Perle, mit der sie gespielt hatten, in ein freies Fach. Seht ihr? Sie hat ihre Spielzeugperle weggeräumt. Die Perlen sind kein Spielzeug. Sie verleihen unseren Freunden Zauberkraft. Wow! Seht mal, so viele! Arbi war genauso begeistert wie Sid, der natürlich alles über ein verstecktes Radargerät mit ansah. Arr, ich habe noch nie so fette Beute gesehen und ich brauche definitiv alle. Es wird nicht leicht, Captain Boss, Herr Sid, Sir, wenn die anderen dabei sind, aber ich werde es versuchen. Aufgeregt schwammen die Fellfreunde im Palast herum. Wow, woher haben Sie all diese Perlen? Sie stammen aus der uralten Muschel von Wuflantis. Sie produziert die Zauberperlen. Captain Tolpatsch zeigte auf die große Muschel auf der Säule, die gerade eine neue schimmernde Perle ausspuckte. Fantastisch! Wow! Echt genial! Muschel von Wuflantis? Auch Sid war völlig begeistert. Ich habe noch nie im Leben etwas so dringend gebraucht. Arbi, hol mir diese Muschel. Die Muschel? Aber sie ist zu groß, um sie zu tragen. Ei, ei, dann komm ich runter und helf dir, Kumpel. Du kommst her? Wirklich? Cool. Was hast du gesagt, Arbi? Wirklich coole Muschel. Oben in der Strandzentrale ließ Chase den Bildschirm vor sich nicht aus den Augen. Das Schiff bewegt sich nicht. Was macht es denn jetzt? Verwundert beobachtete der Polizeihund, wie auf dem Schiff alle Segel und Masten eingeklappt wurden und sich ein Glasdach über dem Deck schloss. Ryder, das Schiff hat sich gerade in ein U-Boot verwandelt. Wirklich? Danke, Chase. Ich werde es im Auge behalten. Das U-Boot tauchte ab und nahm Kurs auf Wuflantis, wo Sid es zwischen zwei Felsen steuerte. Ein sehr gutes Versteck. Arbi, haben wir noch diesen riesigen Ballon, den wir geraubt haben? Im Laderaum, Captain Boss, Herr Sid, Sir. Aber wieso? Weil er die perfekte Ablenkung sein wird. Jetzt spielen wir alle raus aus dem Schloss. Was bin ich doch für ein schlauer Pirat. Über ein ausfahrbares Kanonenrohr schoss Sid den rosafarbenen Ballon, an dessen Ende eine Pumpe befestigt war, ins Meer. Er landete genau neben dem Palast und sofort strömte Helium aus der Pumpe in den Ballon, der größer und größer wurde. Habt ihr dieses Geräusch gehört? Ich habe es auch gehört. Was war das? Der Ballon schwebte nun direkt über der Kuppel. Er hatte ein Gesicht mit zwei Augen und einem Mund und Tentakel wie ein großer Tintenfisch. Rubble entdeckte ihn als erster. Ist das eine Riesenseespinne? Oh, wir sollten besser nachsehen. Kommt mit, Freunde. Ich bleibe direkt hinter euch. Gemeinsam schwammen sie hinaus, dicht hintereinander. Was für ein komisch krabbelig aussehender Krake. Hey, Arbi, was hältst du davon? Arbi? Doch Arbi war im Palast geblieben und band gerade heimlich ein Seil um die Zaubermuschel, das mit dem Piraten-U-Boot verbunden war. Die Luft ist rein. Es kann losgehen, Captain Boss, Herr Sid, Sir. Vorsichtig zog Pirat Sid die Zaubermuschel durch das Kanonenrohr zu sich ins U-Boot. Ryder und die Fellfreunde merkten davon jedenfalls nichts. Dafür fiel ihnen etwas anderes auf. Seht mal, es ist nur ein Ballon. Sid und Arbi konnten sich mitsamt der Zaubermuschel unbemerkt davonmachen. Das Ablenkungsmanöver war gelungen. Oder doch nicht? Hey, Das muss das U-Boot sein, von dem Chase mir erzählt hat. Was hat es hier unten zu suchen? Ich habe keine Ahnung. Doch nun schwammen die Meerfellfreunde aufgeregt um die Hunde herum. Sie sagt, dass mit Wuflantis etwas nicht in Ordnung ist. Und genau in diesem Moment erloschen in Wuflantis die Lichter. Nichts schimmerte mehr. Was passiert denn mit Wuflantis? Nein! Sofort schwammen sie zurück ins Innere des Schlosses. Die Zaubermuschel von Wuflantis ist weg! Und nicht nur das. Nach und nach zerplatzten alle Perlen an den Wänden. Was passiert denn mit den Perlen? Wenn die Muschel keine Zauberperlen mehr produziert, um die alten Verblichenen auszutauschen, könnte das Schloss einstürzen. Und dann ganz Wuflantis! Captain Tollpatsch hatte recht. Schon fielen die ersten Brocken von der Decke und den Wänden. Alle schnell raus aus dem Schloss! Los! Sie schafften es gerade noch rechtzeitig ins Freie, bevor Wuflantis anfing zu beben. Das Schloss bricht zusammen, seht ihr? Wir brauchen den Perlenzauber, um es zu reparieren. Hey, wo ist Arbi bloß? Zuerst verschwindet die Muschel von Wuflantis und jetzt Arbi? Ich weiß nicht, wer die Muschel gestohlen hat, aber es würde mich nicht wundern, wenn das U-Boot etwas damit zu tun hat. Glaubst du, Arbi ist mit dem U-Boot weggefahren? Ich wette, dieser komische Krakenballon war ein Trick, um uns vom Schloss wegzulocken. Und als wir nicht aufgepasst haben, hat Arbi die Muschel geklaut. Ich glaube, du hast recht. Und irgendjemand in diesem U-Boot hat ihm geholfen. Wieder bebte Wuflantis. Wuflantis kann nicht ohne diese prächtige, perlenproduzierende Muschel bestehen. Keine Sorge. Kein Palast zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Strandzentrale. Ryder braucht uns! Blitzschnell berührten die Meerfellfreunde die Nasen der Hunde, die sich sofort wieder zurückverwandelten und auftauchten. Nur Marshall kam mal wieder als Letzter. Tut mir leid. Ist schwer, mit einem Fischschwanz zu laufen. Aber auch er verwandelte sich zurück und sprang mit einem so großen Satz aus dem Wasser, dass er genau vor dem Fahrstuhl der Strandzentrale landete. Auf seinen Freunden. Das war's mit Marshall, dem Meerfellfreund. Jetzt bin ich wieder der tollpatschige alte Marshall. Der Fahrstuhl brachte die Freunde hinauf in die Zentrale. Und unterwegs schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Ryder und Captain Tollpatsch erwarteten sie bereits. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Danke, dass ihr so schnell geschwommen seid, Freunde. Wie ihr wisst, hat jemand die Muschel von Wuflantis gestohlen. Und jetzt bricht das Zuhause der Meerfellfreunde zusammen. Oh nein! Also für diesen Einsatz brauchen wir... Rocky, du musst mit deinem Werkzeug Wuflantis reparieren, bis wir die Muschel gefunden haben. Rocky rockt. Rubble, du musst mit deinem Bagger auch mithelfen, das Schloss zu reparieren. Rubble ist der Retter. Captain Tollpatsch, können Sie den Hunden helfen, mit den Meerfellfreunden zu sprechen? Und ob ich das kann, klaro. Während ihr drei im Schloss helft, werden wir das geheimnisvolle U-Boot finden und die Muschel zurück nach Wuflantis bringen. Ja, na dann los! Das machen wir! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Die Plattform, auf der die Fellfreunde standen, senkte sich hinunter in den Sea Patroller. Motor starten, Robohund! Dort hüpften die Hunde auf die schmalen Bänke an den Seiten. Der Boden um die Zentrale herum bewegte sich. Und Rockys LKW und Rubbles Schwimmkran rollten an Bord des Sea Patrollers. Robohund! Stechen wir in See! Langsam öffnete sich der Steg vor ihnen und machte den Weg frei für ihren nächsten Einsatz. Sid und Arbi hatten die Zaubermuschel unterdessen in den Laderaum ihres Schiffes gebracht. Eine neue Perle? Oha! Diese Muschel ist die fetteste Beute, die dieser Seeräuber je geraubt hat! Die beiden waren sehr zufrieden mit sich. Sie rechneten nicht mit dem Sea Patroller, der bereits weit draußen auf dem Meer unterwegs war und weiter fuhr, bis plötzlich die Meerfellfreunde ihre Köpfe aus dem Wasser steckten. Hier anhalten, Robohund! Wuflantis ist direkt unter uns! Rubble, Rocky, macht euch startklar! Die beiden sprangen in ihre Fahrzeuge. Die Rampe vor ihnen öffnete sich und schon waren sie im Wasser, wo die Meerfellfreunde sie erwarteten. Captain Tollpatsch war mittlerweile ebenfalls da und machte ein Foto nach dem anderen, während Ryder den anderen seinen Plan erklärte. Also, um das Piraten-U-Boot zu finden, müssen wir unter Wasser tauchen. Aber wir passen nicht alle in mein U-Boot. Nein, das tun wir nicht. Dafür haben wir... den Sub-Patroller. Ryder nahm die Fellfreunde mit unter Deck, wo ein gläsernes U-Boot lag, das ein bisschen aussah wie ein großer Fisch, mit Flossen und einem Schwanz. Mega cool! Aber was ist, wenn das Boot sich wieder in ein Schiff verwandelt und über Wasser fährt? Gut aufgepasst, Chase. Jemand sollte alles überwachen, und zwar vom Sea Patroller aus. Ich bin immer noch im Dienst. Ich werde hierbleiben. Aber dann kannst du nicht im Sub Patroller mitfahren. Ich wäre so gern bei euch, aber nein. Ich habe eine wichtige Aufgabe. Macht, dass ihr wegkommt. Ja! Über eine Rampe liefen Ryder, Rubble, Marshall und Sky also nun an Bord des Sub Patrollers. Die Einstiegsluke schlug zu. Dafür öffnete sich eine Klappe im Boden und der Sub-Patroller glitt sanft hinab ins Wasser. Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ryder schob einen Hebel nach vorn. Echt schnell! Und das war nur die Startgeschwindigkeit. Haltet euch fest, jetzt beschleunigen wir richtig. Der Sub-Patroller schoss vorwärts und die Suche nach dem geheimnisvollen Piraten-U-Boot begann. Sid und Arbi starrten unterdessen immer noch auf die Riesenmuschel, die eine Perle nach der anderen ausspuckte. Ei, noch mehr Perlen. Das gefällt mir. Aber die Muschel macht immer weiter und das Schiff wird immer schwerer und wir sinken tiefer. Können wir bitte irgendetwas anderes abwerfen? Schätze wegwerfen? Du bist ein Spaßvogel, Arbi. Niemals. Das war deutlich gewesen. Oh. Die Meerfellfreunde Rubble, Rocky und Captain Tollpatsch hatten mittlerweile Wuflantis erreicht und erschraken. Rubble hier, Ryder. Der Palast sieht ein bisschen wackelig aus. Ups, ich meine eher sehr wackelig. Aber wir kriegen das schon hin. Danke, Rubble. Wir kommen nach, sobald wir das Piraten-U-Boot gefunden und die Muschel zurückgeholt haben. Das ist eine ganz tolle Idee. Sie will Ryder helfen. Einer der Meerfellfreunde schwamm eilig davon, während Rocky sich den Palast ansah. Captain Tollpatsch, wir brauchen eine Art Stützpfahl, um den Palast abzustützen. Ich frage die Meerfellfreunde, ob sie euch helfen können. Allerdings konnten sie das und führten Rocky zu einem Wrack, ganz in der Nähe, das am Rand eines Abgrundes lag. Ich nehme diesen Mast vom alten Schiff. Nichts verschwenden, wiederverwenden. Rocky nahm den Mast mit zwei Greifern seines LKWs auf und übergab ihn dann Rubble. Der rammte ihn mit seinem Schwimmkran unter den Dachvorsprung des Palastes. Gut, das sollte erstmal halten. Die Besatzung des Sub-Patrollers suchte immer noch nach dem Piraten-U-Boot, fand aber erstmal jemand anderen. Hey, das ist Mama Meerfellfreund. Ich glaube, sie möchte auch helfen. Ryder, da ist etwas auf dem Sonargerät, das sich schnell bewegt. Vielleicht das Piraten-U-Boot. Haltet euch fest, Freunde. Volle Kraft voraus. Und tatsächlich, Sky hatte recht gehabt. Seht mal da! Doch auch Sid besaß ein Radargerät. Das Piraten-U-Boot! Wir werden verfolgt! Festhalten! Wo fährt das U-Boot jetzt hin? Wir werden ihnen folgen. Sie fuhren kreuz und quer durch die Meereslandschaft. Aber Sid konnte Ryder einfach nicht abschütteln. Dieses U-Boot klebt an mir wie eine lästige Seepocke. Captain Boss, Herr Sitzer? Durch die vielen Perlen werden wir ganz langsam. Wenn wir wirklich so langsam sind, dann müssen wir trickreich sein. Verstecken wir uns in dieser Bucht. Sid lenkte das U-Boot durch einen Unterwasserfelsen in eine Höhle und tauchte dort auf. Doch dabei rammte er einen der Felsen, was Chase nicht entging. Da lang! Ich habe etwas gehört. Sea Patroller Licht an! Wupp! Die Scheinwerfer glitten über die Wasseroberfläche und fielen dann genau auf das Piraten-U-Boot. Ja! Ryder, ich glaube, ich hab's gefunden. Klasse, Chase. Gut gemacht. Wir sind schon unterwegs. Behalt es im Auge. Das tat Chase natürlich gern. Aber der Sea Patroller war im Moment nicht Sids größtes Problem. Diese Perlen versenken unser U-Boot. Hör auf, Perlen zu machen! Doch die Zaubermuschel spuckte weiter. Das U-Boot wurde schwerer und schwerer, kippte nach vorn und blieb mit der Spitze im Meeresboden stecken. Rocky und Rubble dagegen, die sich bemühten, Wuflantis zu stabilisieren, hätten die Perlen gut gebrauchen können. Da stürzt noch eine Säule ein. Wir müssen weitermachen. Und das taten sie auch. Hilfe! Sid und Arbi saßen mittlerweile ziemlich in der Klemme, denn sie konnten weder vor noch zurück. Und nun tauchte auch noch der Sub-Patroller in ihrer Höhle auf. Da sind sie! Das sind die Hunde, die mich gerettet haben. Ahoi davon! Ihr braucht sicher Hilfe. Ja, ich bin es, Arbi und Sid Seeräuber. Bitte helft uns. Wir brauchen Hilfe, dringend. Wir holen euch da raus und danach gebt ihr diese Muschel zurück. Sie gehört den Meerfellfreunden. Alles, was ihr wollt, alles, was ihr wollt. Zuma, aktiviere die Greifer und dann ziehen wir das U-Boot raus. Ei, ei, Captain Ryder. Die Greifer an der Unterseite des Subpatrollers packten das Heck des Piraten-U-Boots. Und jetzt nur noch ziehen. Langsam löste sich das Boot vom Meeresgrund und Ryder zog es aus der Höhle. Bitte schön. Doch Sid dachte gar nicht daran, sich an die Absprachen zu halten. Wenn ich es mir recht überlege, dann brauche ich die Muschel doch. Nichts wie los. Oh, dieser listige Pirat Sid. Er versucht abzuhauen. Wir müssen ihn fangen. Da gab es allerdings ein Problem. Oh nein, wir stecken zwischen den Felsen fest. Das Piraten-U-Boot entkommt mit der Muschel. Gut, dass wir noch einen Helfer mehr haben. Jace? Wir haben Sid und Arbi befreit, aber jetzt stecken wir fest und sie verschwinden. Du musst mit deiner Seilwinde die Piratenschiffsluke öffnen, um die Muschel zurückzuholen. Das ist ein klarer Fall für Chase. Wuff! Tauchmodus! Im Taucheranzug sprang Chase ins Wasser. Genau zwischen Subpatroller und Piraten-U-Boot. Wuff! Seilwinde! Der Polizeihund fuhr die Winde aus und machte den Haken an der Bodenluke des Piraten-U-Boots fest. Wuff! Einziehen! Langsam öffnete sich die Luke. Sofort fielen allerlei Schätze und jede Menge Perlen aus dem Piraten-U-Boot. Und der Subpatroller? Haltet euch fest, Freunde. Wir bewegen uns zurück und dann volle Schubkraft voraus. Und der Plan funktionierte. Geschafft! Wir sind frei! Die Muschel ist noch da drin! Im Piraten-U-Boot. Gute Nachrichten, Captain Boss, Herr Sitzer. Wir fahren wieder nach oben. Ahoi! Dann verkrümeln wir uns am besten blitzschnell. Motoren an! Das U-Boot schoss durchs Wasser. Zum Ärger von Chase. Was? Wie soll ich jetzt an die Muschel kommen? Aber da tauchte einer der Meerfellfreunde bereits neben ihm auf, berührte seine Nasenspitze und Chase verwandelte sich. Cool! Ich bin endlich ein Meerfellfreund! Ein Meerfellfreund mit einem Auftrag! Begeistert schwamm Chase dem Piraten-U-Boot hinterher und der Subpatroller folgte ihm. Seht mal, Chase hat endlich einen Fischschwanz. Chase holte das U-Boot ein und paddelte durch die offenstehende Luke hinein in den Schiffsbauch. Ich habe die Zaubermuschel gefunden. Schnell griff er zu, schnappte sich die Muschel und schleppte sie gemeinsam mit dem Meerfellfreund davon. Aber das blieb nicht lange unbemerkt. Hey, was macht er mit meiner Muschel? Alle meine Sachen sind weg. Oh, ich habe nichts mehr, nichts. Doch das stimmte nicht ganz. Du hast immer noch mich. Rubble und Rocky, die immer noch Wuflantis bewachten, waren sehr erleichtert, als sie den Subpatroller und ihre Freunde entdeckten. Wuhu! Chase hat die Muschel! Und er ist endlich ein Meerfellfreund! Und dieses tolle Tauchboot bringt die gestohlenen prächtigen Perlen zurück! Die Perlen und die Zaubermuschel glitten zurück in den Palast. Dort setzten sich die Perlen wieder an die Wände und die Zaubermuschel nahm ihren Platz auf der Säule wieder ein. Dann brachte sie ihre erste neue Perle hervor. Mit einem Mal war es wieder hell in Wuflantis und überall schimmerte und leuchtete es. Wow, Wuflantis! Dankbar nickten die Meerfellfreunde der Paw Patrol zu. Gern geschehen, Meerfellfreunde. Hilfe holen ist ganz leicht, ein reicht. Zur Feier des Tages berührten die Meerfellfreunde jeden Hund noch einmal mit ihren Nasen und alle verwandelten sich. Glücklich tobten sie gemeinsam durchs Wasser und Captain Tollpatsch machte ein Foto nach dem anderen. Bis plötzlich ein rosafarbener Tintenfisch neben ihm auftauchte. Oder war es wieder ein Luftballon? Du legst mich nicht nochmal rein! Doch da hatte ihm der Tintenfisch bereits die Kamera entrissen. Warte, er ist echt! Oh, und er ist mit meinen wundervollen Meerfellfreund-Fotos weggeschwommen. Ah, tja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auf den nächsten Meermond zu warten. Und auf den freuten sich auch die Fellfreunde jetzt schon.